Traurigkeiten heb ich meine Hände, von deinen Schmerzen reiß ich meine Blicke los. Du stirbst in mir, du gehst in mir zu Ende, ich nehme mich zurück bis in den Schoß. Von unserem Sommer weiß ich nur noch die Gewitter, von unseren Nächten nur das Warten und die Angst. Ich lehne meine Stirn an deine Gitter und höre nicht mehr, was du noch verlangst. Da, da, da, ba, da, da, da, da, ba, da. Sommer weiß ich nur noch die Gewitter, von unseren Nächten nur das Warten und die Angst. Ich lehne meine Stirn an deine Gitter und höre nicht mehr, was du noch verlangst.